Wie werden aus Niederlagen Siege? Das konnte man an diesem Abend anschaulich in Mecklenburg-Vorpommern beobachten. Alle fünf Parteien, die im Landtag in Schwerin vertreten waren, haben Verluste eingefahren und das erheblich. Und dennoch, die Sozialdemokraten aus dem Nordosten, die zeigten, wie man aus Stimmenverlusten Jubelchöre machen kann. 5% weniger als bei den letzten Wahlen und trotzdem. Als der alte und der neue Ministerpräsident, als der Landesvater Erwin Sellering um kurz nach 6 in einem Edelitaliener in der Schweriner Innenstadt vor seine Anhänger tritt, wird erst einmal Optimismus verbreitet. Ja, vielen Dank. Wer hätte das zu Beginn des Wahlkampfes gedacht, als wir über 5 Monate bei 22% gelegen haben? Jawohl! Ich will mal deutlich sagen, ich glaube, das war der schwerste Wahlkampf, den die SPD bisher hier zu führen hatte. Protestwahl ja, Wechselwahl nein. Es wird dabei bleiben. Die alte Regierung wird auch die neue. Rot-Schwarz hat es geschafft, aber knapp, ist mit einem blauen Auge davongekommen. Den Schlag in die Magengrube, den hat der Juniorpartner der Regierung bekommen, den hat die CDU bekommen. Die Konservativen rund um den Innenminister Lorenz Kaffee haben historisch schlecht abgeschnitten, sind abgewatscht worden von den Wählern, bleiben noch unter ihrem schlechten Ergebnis von 2011 und rutschen gar auf Platz 3 hinter der SPD und der AfD. Dementsprechend schlecht war die Stimmung auf der Wahlparty der Union, allen voran Lorenz Kaffee. Er war enttäuscht. Das Thema der Flüchtlinge ist ein Thema, was die Menschen im Land bewegt. Es gibt da eine gewisse Verunsicherung. Darauf muss der Bund auch reagieren, denn der ist zunächst erstmal für die Frage der Flüchtlingsaufnahme zuständig. Wir haben eine große Koalition in Berlin und ich glaube, dass solche Fragen wie Katastrophenschutzpläne oder Ähnliches nicht unbedingt dazu beigetragen haben in den letzten Tagen, dass wir von einer Sicherheit bei der Bevölkerung sprechen können, sondern das hat eher noch zu Verunsicherungen beigetragen. Der Blick der Union ergeht nach Berlin. Damit haben die Konservativen nicht Unrecht. In dieser Wahl ging es vorrangig nicht um Landespolitik. Hier wurde nicht über landespolitische Themen abgestimmt. Hier sollte ein Zeichen an die Bundeskanzlerin, hier sollte ein Zeichen nach Berlin, hier sollte ein Zeichen an Angela Merkel gesendet werden. Wir schaffen das. Das hat hier viele Leute verunsichert, das hat hier viele Leute verärgert. Die Partei, die davon am meisten profitieren konnte, die wieder aus einer Landtagswahl als Sieger hervorgeht, das ist die selbsternannte Alternative für Deutschland. Die AfD konnte profitieren, sie konnte profitieren von der Proteststimmung, sie konnte auch profitieren von der gestiegenen Wahlbeteiligung. Viele Bürger, die noch bei den letzten Wahlen zu Hause geblieben waren, die machten sich auf den Weg und die machten ihr Kreuz bei der AfD. Der Spitzenkandidat Leif Erik Holm, er hatte sich im Wahlkampf betont zurückhaltend, hatte sich betont gemäßigt gezeigt. Heute Abend gab er sich betont erfreut. Ja, das Thema, was die Menschen bewegt hat, das war natürlich die Migrationsfrage. Das haben wir in jeder Veranstaltung gemerkt. Da haben wir natürlich in erster Linie unser Landesprogramm dargestellt. Wir sind ja noch neu auf dem Markt und haben erstmal gesagt, was wir in Sachen Familienpolitik, Bildungspolitik, innere Sicherheit besser machen wollen. Aber sobald man in die Diskussion gegangen ist, war dieses das präsente Thema. Und viele Bürger sind einfach unzufrieden, extrem unzufrieden mit der Politik, insbesondere von Angela Merkel. Und nachdem wir jetzt offensichtlich die CDU sogar überholen hier im Land, kann man vielleicht davon ausgehen, dass in Berlin auch die Wände wackeln werden. Und vielleicht ist es der Anfang vom Ende der Kanzlerschaft Angela Merkels. Was bleibt, ist die Nachlese. Was bleibt, ist der Blick auf die anderen Parteien. Größter Nebeneffekt des starken AfD-Ergebnisses, die NPD fliegt aus dem Schweriner Schloss, fliegt aus dem letzten Landtag, in dem sie bundespolitisch noch vertreten war. Die Linke, ehemals hier im Land sogar in der Regierungsverantwortung, sie wird ebenfalls abgestraft und verliert massiv. Die FDP schafft, wie auch in der Vergangenheit, nicht den Sprung in den Landtag. Spannend wird es bis zur Erklärung des amtlichen Endergebnisses noch für die Grünen. Wenn sie den Sprung in den Landtag schaffen sollten, dann hüpfen sie nur hauchdünn über die 5%-Marke.